Zuerst Bel Canto, das war Geir Jensens frühere Gruppe. Die beiden anderen machten Anfang der 90er Jahre auch noch eine Weile als Duo weiter, als Jensen schon neue musikalische Wege eingeschlagen hatte und sich dafür den Namen Biosphere zulegte. Inspiriert vom Biosphere 2 Projekt in der Wüste Arizonas, einer riesigen künstlichen Welt unter einer Glaskuppel zur Erforschung geschlossener ökologischer Systeme. Das könnte man jetzt übertragen auf die ganz eigene Klangwelt Geir Jensens, die sich ebenfalls autonom entwickelt, unabhängig von äußeren Einflüssen. So etwas liest man auch öfter in Artikeln zum Namen Biosphere, aber trotzdem könnte dann am Ende ja auch eine ganz furchtbare, verquaste Musik dabei herauskommen. Und da nützt auch der pfiffige Name nichts. Ich wollte die Geschichte trotzdem erwähnt haben, denn schließlich haben wir ja 2 Stunden Zeit und können uns etwas ausführlicher mit dem Ganzen beschäftigen. Nach Bel Canto eben also Biosphere, und zwar mit Novelty Waves, das ist vielleicht sogar das bekannteste Biosphere-Stück überhaupt, war es doch Mitte der 90er Jahre mal die Musik für einen Jeans-Werbespot. Und wenn das eben noch mehr in Richtung Techno ging, so waren andere Stücke aus der Zeit schon mehr wie künftige Biosphere-Musik. Aus demselben Album, Patashnik, hier Star Toucher. hintereinander Ausschnitte aus den Biosphere-Alben Pataschnik von 1994 und Substrata. Dieses Album 1997 stellte schon eine deutliche Kehrtwendung, Richtungsänderung dar. Auf den beiden ersten Biosphere-Alben waren noch Techno-Beats zu hören. Jetzt bei Substrata gibt es, was Rhythmus angeht, nur noch ab und zu eine Art Puls. Daneben aber viel mehr Sample-Loops, Sprache, akustische Gitarren, Umwelt, Natur, Außengeräusche als Wellen übereinander gelegt, geschichtet. Bis heute gilt Substrata als eines der Ambient-Alben überhaupt, wird in eine Reihe gestellt, zum Beispiel mit Brian Eno's On Land-Serie. Ich habe vorhin noch einmal im Internet ein bisschen rumgestöbert und Rezensionen und Artikel zu Substrata nachgelesen. Also die Kritik ist sich hier völlig einig, von Meisterwerk bis bahnbrechend reichen da die Urteile. Und ich bin ganz froh, dass ich das Album nicht erst viel später entdeckt habe, sondern Substrata schon früh nach Erscheinen immer mal wieder im Radio gespielt habe und heute in dieser Biosphere-Spezialsendung natürlich gerne auch ein bisschen ausführlicher. Weiter geht's mit dieser magischen Atmosphäre, die Geir Jensen gerade auf diesem Album geschaffen hat. Aus Substrata jetzt Cobresia. Stop. Eben habe ich schon vom Stellenwert des Substrata-Albums gesprochen. In Geir Jensens, also Biospheres Schaffen, stellt es einen Wendepunkt, einen Einschnitt dar. Und auch der Einfluss auf andere Musiker im digital-elektronischen Zeitalter ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Wer immer sich seitdem mit Laptop, Elektronik-Samples und allen technischen Möglichkeiten auf dieses Terrain begibt, also im weiteren Sinne Ambient Electronica, wir nennen es einfach so, der muss sich an Biospheres Substrata-Album messen lassen und daran, dass es offenbar möglich ist, kalte Technik und Wärme zu verbinden, dass mit übereinandergelegten Sample-Loops atmosphärisch dichte Hörbilder entstehen. Also auch ich könnte noch viel länger das Hohelied dieses neun Jahre alten Albums preisen und versuchen, mit Worten dem Speziellen daran näher zu kommen, aber jedes Lob mehr geht auf Kosten der gespielten Musik. Deshalb hier weitere knapp 8 Minuten aus Substrata von und mit Biosphere. In Japan erschien das Substrata-Album seinerzeit mit zwei Extra-Stücken und diese wiederum waren auch in einer neu gemasterten Version mit enthalten, die einige Jahre später, 2001, auf einem inzwischen neuen Plattenlabel veröffentlicht wurde, bei dem die Biosphere-Alben bis heute erscheinen, nämlich bei Touch in London in England. Geir Jensen selbst hat ja in Tromsø sein eigenes Label Biophon, aber um die internationalen Veröffentlichungen kümmert sich Touch. Hier also einer dieser erst später auch bei uns erhältlichen Japan-Tracks, The Eye of the Cyclone. Thank you. Das war einer der beiden sogenannten Bonus-Tracks für die japanische Ausgabe von Substrata, erst später bei uns auch erhältlich. Zum Schluss dieser ersten Stunde noch ein Ausschnitt aus Shenzhou, so hieß das Biosphere-Album 2002. Über weite Strecken basierten die Stücke auf Classic-Samples von Claude Debussy, nämlich auf den Stücken 1 bis 10. Nur 11 und 12 kamen ohne Debussy aus, wie hier Gravity Assist.